Okay, dann fange ich an mit meinem Part zum schwarzen Humor. Ich habe das jetzt nicht so ausführlich ausgearbeitet, wie Chris das gestern gemacht hat, sondern mein Ziel ist eher so eine Art Input zu geben, wo vielleicht irgendwie so ein paar Thesen drin stecken, die wir dann so zusammen vielleicht überprüfen können oder diskutieren können, indem wir auch in den Text selber reingehen. Also ich habe hier die Anthologie des schwarzen Humors und hätte so zwei, drei Vorschläge, was man lesen könnte. Und wenn wir uns dann für was entscheiden, würde ich dann schnell hochgehen und das kopieren einfach. Das ist jetzt, wäre jetzt quasi noch nicht im Reader drin. Und es ist aber gut, wenn ihr den Reader parat habt, weil es gibt ja sozusagen in dieser Anthologie dieses Zitat von Hegel und das Zitat von Freud. Die würde ich mir auch so ein bisschen angucken und würde so ein bisschen auch sagen, wie ich diese Zitate verstehe und in welchem Kontext ich die sehen würde. Genau, aber erstmal der Grund, jetzt hier auch in dem Seminar den schwarzen Humor zu platzieren, ist, dass ich zum einen denke, dass der schwarze Humor ein sehr wichtiges Element vom Surrealismus ist, ein sehr grundlegendes Element. Und ich glaube, dass wenn wir uns den schwarzen Humor anschauen, dass wir auch viele Motive wiedererkennen werden von dem, was wir so die letzten beiden Tage schon besprochen haben. Und dass da nochmal sozusagen so konzentriert eine gewisse surrealistische Haltung vielleicht zum Ausdruck kommt. Und dann ist es schon, denke ich, allein deswegen sinnvoll, sich mit dem schwarzen Humor zu beschäftigen, weil diese Publikation von André Breton, also die Anthologie des schwarzen Humors, eigentlich eine sehr wichtige Veröffentlichung gewesen ist. Ich glaube, dass tatsächlich der Begriff des schwarzen Humors auch durch diese Zusammenstellung geprägt worden ist. Und wenn man aber heute irgendwie so über Surrealismus spricht, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass diese Anthologie so ein bisschen runterfällt. Die ist ja 1940 erschienen und ich finde, das ist so ein ganz interessanter Zeitpunkt für so eine Veröffentlichung, weil zum einen ist das ja sozusagen historisch nicht am Anfang vom Surrealismus, sondern dann, also das ist dann schon 16 Jahre nach der Erscheinung des ersten surrealistischen Manifests. Das heißt, es ist vielleicht schon Ausdruck von einer gewissen Reife der surrealistischen Position. Und zum anderen ist es sozusagen kurz vor dem deutsch-französischen Friedensvertrag, also kurz vor der Besatzung Frankreichs durch die Nazis. Und das hat auch dazu geführt, dass quasi in dieser ursprünglichen Veröffentlichung der Text quasi nicht richtig verteilt werden konnte. Und dann erst nach dem Zweiten Weltkrieg konnte André Breton die im Grunde halt so richtig veröffentlichen. Die Anthologie ist tatsächlich eine Anthologie im Wortsinn, das heißt, es ist eine kommentierte Textzusammenstellung. Die einzelnen Autoren, die da drin vertreten sind, werden jeweils von André Breton eingeleitet. Und dann sind es tatsächlich also zum Teil auch gekürzte Texte, Textauszüge oder halt irgendwie so kürzere Texte, genau, die an diesen Autoren auch was Bestimmtes hervorkehren oder was Bestimmtes deutlich machen oder auch einen bestimmten Zugriff durch André Breton halt auch aufzeigen. Und es sind eben Texte drin von Charles Baudelaire, von Charles Fourier, von Lord Tréhamont, von Arthur Rimbaud, Marquis de Sade, Franz Kafka fand ich jetzt auch interessant, da nochmal drin zu entdecken. Und ich habe so ein bisschen so das Gefühl, dass also diese Anthologie tatsächlich auch für die Situationisten wichtig gewesen ist, weil tatsächlich ganz viele Autoren aus dem 18. und 19. Jahrhundert, auf die sich die Situationisten beziehen, hier drin vertreten sind. Und tatsächlich ist auch Van Eygen in seinem radioaktiven Kadaver würdigt auch explizit diese Veröffentlichung von Debord und sagt, er hat sozusagen ganz wichtige Autoren oder eine bestimmte Traditionslinie von Kritik hat Breton darüber überhaupt erst zugänglich gemacht. Genau, und ich würde aber auch sagen, dass dieser schwarze Humor bei den Surrealisten nicht erst durch die Veröffentlichung von dieser Anthologie eine Rolle spielt, sondern tatsächlich ganz am Anfang der surrealistischen Bewegung steht. Und das hatte ich ja schon am Freitag so ein bisschen ausgeführt, eben ganz eng verbunden mit dieser Figur Jacques Vacher, die Breton im Lazarett kennengelernt hat. Genau, also wie gesagt, dieser Dandy, der halt schon vor dem Ersten Weltkrieg in verschiedene Schülerzeitschriften veröffentlicht hat, darin sozusagen moderne Literatur vorgestellt hat und ja, mit so einer gewissen dandy-esken, provokanten Haltung halt gespielt hat und das sofort von den Behörden halt als anarchistisch eingestuft wurde und mit verschiedenen Disziplinarmaßnahmen auch belegt wurde. Und dann aber eben sozusagen diese Begegnung im Lazarett, wo der Jacques Vacher halt so diese anti-vaterländische Haltung repräsentiert und auf der anderen Seite aber sozusagen ja, eine ganz bestimmte Art und Weise mit Obrigkeit umzugehen und die ja sozusagen die Obrigkeit mit Missachtung zu schlagen oder mit der schlechten Ausführung des Befehls, also eine innere Desertion, die André Breton und auch den Louis Aragon ganz entscheidend beeindruckt haben. Und da auch nochmal das Zitat von dem André Breton, wie er diese Begegnung mit dem Jacques Vacher beschreibt und wie er dessen Haltung beschreibt und sagt, es handelt sich dabei nicht einmal mehr um den Ribaudschen Defaitismus von 1870-71, also ja, sozusagen Rimbaud verweigert sich und sagt, ich werde niemals arbeiten und selbst sozusagen die Feder des Dichters tritt in den Streik und auch sozusagen eine Verweigerung gegenüber dem Gemetzel, das Vaterland anrichtet. Genau, also es handelt sich dabei nicht einmal mehr um den Rimbaudschen Defaitismus von 1870-71. Es ist der feste Entschluss, völlige Teilnahmslosigkeit zu zeigen, dem Bemühen ähnlich, niemanden und nichts zu dienen oder besser beflissentlich einen schlechten Dienst zu erweisen. Genau, und ich denke, zu dieser inneren Desertion oder zu dieser Verweigerungshaltung gehört der schwarze Humor als Strategie ganz eng dazu. Und tatsächlich haben Jacques Vacher und André Breton sich in ihrem Briefwechsel auch immer wieder über den Humor auseinandergesetzt. Also André Breton fragt in einem Brief den Jacques Vacher, wie der Humor definieren würde. Und der antwortet nicht mit einer Definition, sondern sozusagen, indem er ja, also irgendwie diesen Begriff Humor aufschreibt und dann eigentlich wo völlig anders landet. Und ich glaube, dass das aber dann auch schon Teil dessen ist, was Humor ausmacht. Und in diesem Briefwechsel wird deutlich, der Jacques Vacher hat Humor immer ohne H geschrieben, also Humor. Ich weiß nicht, Alexander, ob du was dazu sagen kannst, was genau nochmal, was das für ein Wortspiel eigentlich ist oder was das bedeutet, diesen einen Buchstaben da wegzulassen. Ich muss drüber nachdenken. Schon lange, ja. Aber ich weiß, ich habe ein Kapitel in meinem Buch, aber das ist schon. Genau, ich habe es. Ja, ich habe es. Also, ich fällt mir akut nichts ein. Also, was lässt der weg? Das ich meine, in Frankreich sind Spielereien mit also rückwärts schreiben und sprechen und irgendwelche Alfred Jarry-mäßig irgendwelche Buchstaben hinzufügen oder also zum Beispiel statt mehrere sagen oder und so weiter, sehr üblich. Akut hier dazu geführt hat, muss ich nochmal nachschauen. Also, vielleicht das Spiel mit Humeur und Humor. Was wäre dann die Entsprechung um Humor? Also, so eines Teils halt Humor und anderen Teils aber sowas wie Gefühlsbewegtheit, Gemüt. Aber kann auch eine falsche Fährte sein. Erinnert das was an der Aussprache, wenn man das Haar weglässt? Kann nicht, oder? Also, weil das kann ja auch sowas wie. Humor ist ohne H. Das H ist sowieso still. Ja. Also es könnte ja einfach eine begriffliche Verschiebung sein, die sich aber sprachlich in der Erscheinungsebene vielleicht gar nicht unbedingt darstellt. Ja, aber kann man mal als offene Frage vielleicht auch so festhalten. Vielleicht findet man das nochmal irgendwie raus, ob es eine genauere Bedeutung gibt oder ob es einfach nur so eine Art ja, Spiel und Spaß ist, ja. Genau, und wir hatten das ja auch schon, dass Jacques Vacher einer von den Kandidaten ist, die sich das Leben genommen haben, also ironischerweise halt nach dem Zweiten Weltkrieg, also nach dem Ersten Weltkrieg, genau, der Jacques Vacher hatte sich halt vorgenommen, dieses Gemetzel halt irgendwie zu überleben und in dem Moment, wo es halt vorbei ist, hat er dann mit einem Freund zusammen halt sich eine Überdosis an Opium gegeben und ist in einem Hotelzimmer gestorben, was ja auch vielleicht so ein bisschen so eine Vorlage ist für verschiedene surrealistische Selbstmorde, die ihm auch gefolgt sind. Sie waren zu zweit beim Selbstmord. Ja. Genau, also bevor wir so in so eine gemeinsame Lektüre reingehen, würde ich so ein bisschen versuchen, eine Definition zu geben oder wie ich sozusagen dieses Konzept des Humors oder des schwarzen Humors verstehe. Und ich würde sagen, dass der schwarze Humor mehrerlei ist, beziehungsweise auf verschiedenen Ebenen angesiedelt ist. Also er ist zum einen ein Stilmittel und ein Motiv, und er ist aber auch eine Strategie und eine Haltung. Und ich würde sagen, das geht aber auch ineinander über. Als Stilmittel und Motiv spielt für den Humor der Zufall eine zentrale Rolle. Also Max Ernst, einer der surrealistischen Maler, hat gesagt, der Zufall ist der Meister des Humors. Und dazu passt ja diese berühmte Schönheitsdefinition, auf die sich die Surrealisten immer wieder bezogen haben, von Lord Triamond. Also Schönheit ist die zufällige Begegnung zwischen einem Regenschirm und einer Schreibmaschine auf einem Seziertisch. Und was darin aber sozusagen gleichzeitig deutlich wird, ist, dass dieser Zufall dieser Begegnung und dieses Zufällige in dieser Zusammenstellung von Gegenständen, das ist keine bloße Blödelei oder kein bloßes Durcheinanderquillen, sondern es geht dem Surrealismus quasi darum, den Zufall ernst zu nehmen und sprechen deswegen auch immer wieder vom objektiven Zufall. Und diese Objektivität bedeutet dann sozusagen so eine gewisse Strenge auch gegenüber dem Gegenstand oder gegenüber dem Fundstück oder gegenüber eben der zufälligen Situation und dass man versucht eben aufzuschlüsseln, was liegt in dieser Zufälligkeit drin. Und das wird eben deutlich auch in diesem einen Zitat von Hegel über den Humor, das André Breton in seiner Einleitung anführt. Da könnt ihr vielleicht mal mitlesen und wir können dann auch darüber sprechen. Ich würde so eine Interpretation davon anbieten. Also da schreibt Hegel: Die romantische Kunst nun war von Hause aus die tiefere Entzweiung der sich in sich befriedigenden Innerlichkeit, welche, da dem in sich seienden Geiste überhaupt das Objektive nicht vollkommen entspricht, gebrochen oder gleichgültig gegen dasselbe blieb. Dieser Gegensatz hat sich im Verlauf der romantischen Kunst dahin entwickelt, dass wir bei dem alleinigen Interesse für die zufällige Äußerlichkeit oder für die gleich zufällige Subjektivität anlangen mussten. Wenn sich nun aber diese Befriedigung an der Äußerlichkeit wie an der subjektiven Darstellung dem Prinzip des Romantischen gemäß zu einem Vertiefen des Gemüts in den Gegenstand steigert und es dem Humor andererseits auch auf das Objekt und dessen Gestaltung innerhalb seines subjektiven Reflexes ankommt, so erhalten wir dadurch eine Verinnigung in dem Gegenstande, einen gleichsam objektiven Humor. Soweit das Zitat von Hegel. Genau, also diese Hegel-Zitate haben es ja so ein bisschen an sich, dass man die nicht unbedingt so intuitiv am ersten Hören erfasst und ich würde so versuchen, das so ein bisschen aufzuschlüsseln. Also Hegel spricht über die Romantik bzw. über einen bestimmten Strang innerhalb der Romantik und stellt fest, da gibt es einen Drang zur Innerlichkeit bzw. eine in sich befriedigende Innerlichkeit. Und diese Innerlichkeit ist dadurch gekennzeichnet, dass ihr das Objektive nicht genügt, also die Außenwelt ist sozusagen, ist dieser Art von Subjektivität nicht würdig, weshalb sie sich quasi von der Außenwelt abwendet oder die Außenwelt auch sozusagen selber dem Zufall überlässt und sich nach innen wendet und sozusagen in der Innerlichkeit nach etwas sucht. Und dann sozusagen, also der Clou in diesem Hegel-Zitat ist so ein bisschen, dass durch diese Inwendigkeit oder durch diese Hinwendung zum Innerlichen man trotzdem am Ende auf eine gewisse Weise wieder beim Objektiven ankommen kann. Und ich würde das so verstehen, dass halt sozusagen diese Art von innerlicher Subjektivität, der Objektivität, der gar nicht entkommen kann, entweder dadurch, dass ja sozusagen je mehr man sich auf das Innerliche stützt, ja sozusagen die Reize der Außenwelt man dann sozusagen bearbeitet und man darüber sozusagen Bezug zur Objektivität hat, oder auch dadurch sozusagen, ja, also Gedanken, Fantasie, auch das sind ja sozusagen Prozesse, die sozusagen, also im Subjekt sozusagen auch was Objektives sind und das, genau. Also sozusagen, es gibt kein Entkommen von der Objektivität und wenn dann sozusagen diese Innerlichkeit sich selbst sozusagen in einer gewissen Weise ernst nimmt, dann stürzt sie sich wiederum auf die Objekte. Also Hegel beschreibt das als die Haltung einer Vertiefung des Gemüts in den Gegenstand oder eine Verinnigung in dem Gegenstand. Und genau diese Haltung ist es, die halt Hegel objektiven Humor nennt. Und ich finde, dass das sozusagen eine Haltung ist, die man bei den Surrealisten halt auch wiedererkennt. Und das passt sehr zu dem, was Chris, du gestern über Aragon halt irgendwie geschrieben hast. Also man ist sozusagen, man befindet sich in so einer Traumwelt und sozusagen Aragon folgt sozusagen den Reizen seiner eigenen innerlichen Assoziation und trotzdem sozusagen nimmt er dann das, was er da findet auf diesem Streifzug und versucht das ernst zu nehmen. Und das ist halt sozusagen diese Mythologie oder diese moderne Mythologie der Gegenstände. Genau. Genau, und das entspricht auch der Haltung von Jacques Vacher, also auf der einen Seite Verweigerung gegenüber der Außenwelt, dafür das Aufgreifen von einzelnen Aspekten der eigenen Umgebung, deren Absurdität man ausbuchstabiert. Und die spezifische Haltung des Surrealismus besteht dann darin, ein Gespür für den Zufall zu entwickeln. Also das ist nicht nur eine passive Haltung, die sich den Zufälligkeiten der Außenwelt ergibt, sondern es ist eine aktive Einstellung, also sozusagen eine Voreinstellung, eine Bereitschaft, die versucht, den Zufall beim Schopf zu packen, wenn man ihm begegnet. Also Der Surrealist geht mit der offenen Bereitschaft durch die Welt dem Zufall zu begegnen. Genau, und dass es bei dem Zufall des Surrealisten nicht um den reinen Zufall geht, das wird auch, finde ich, an mehreren Beispielen deutlich, die als Texte eben in dieser Anthologie des schwarzen Humors enthalten sind. Also Jonathan Swift, der eben für die Gullivers Reisen bekannt geworden ist, aber der sozusagen so zynischer Essayist auch gewesen ist, der stellt in einem Text in dieser Anthologie die Möglichkeit vor, wie man die damalige Kinderarmut in Irland begegne, wie man der begegnen kann, und sozusagen nimmt da tatsächlich sozusagen die Haltung des Ökonomen an und buchstabiert auch erstmal aus, was ist die Problemlage hier in Irland, und dann stellt er als Möglichkeit, das zu lösen, vor, dass halt sozusagen arme Mütter ihre Kinder dafür aufziehen und dann verkaufen können, damit die als Delikatesse halt verspeist werden, und macht das sozusagen aber auch noch sozusagen, also das ist wie so eine Mimesis des ernsten Ökonomen quasi. Und dieser Vorschlag, der jedem so erstmal intuitiv widerspricht, den sozusagen dieses Absurde daran überbrückt er halt dadurch, dass er diese Haltung des rationellen und ernsten Ökonomen halt einnimmt. Und genau, darin, und ich denke, das spiegelt ja in mehrere Seiten auch, weil das ja auch sozusagen selber dann wiederum ja, den Geist der Nationalökonomie entlarvt, und dass die selber auch sozusagen immer wieder mit allen möglichen Grausamkeiten halt rational und beiläufig halt umgeht. Genau. Und da werden schon zwei Dinge deutlich. Also der schwarze Humor begegnet der Grausamkeit mittels der Grausamkeit selbst, und er tut das mit einer gewissen Systematik. Also das Zufällige, das Absurde, das Abseitige, die werden dadurch zum Humor, dass sie mit einer gewissen Systematik durchgehalten und ausbuchstabiert werden. Und das passt zum Beispiel auch zu Baudelaire, den André Breton in seiner Einleitung zu den Texten von Baudelaire so charakterisiert: mit erhabener Feierlichkeit komische Dinge erzählen. Also da ist sozusagen diese erhabene Feierlichkeit auch das Entscheidende, und dass man sich sozusagen nichts anmerken lässt, indem man den größten Schwachsinn zum Beispiel erzählt. Genau, und was Humor bedeutet, macht André Breton in einem weiteren Zitat deutlich, diesmal von Sigmund Freud, was ihr auch sozusagen im Reader habt. Es ist Zeit, sagt Freud, dass wir uns mit einigen Charakteren des Humors vertraut machen. Der Humor hat nicht nur etwas Befreiendes wie der Witz und die Komik, sondern auch etwas Großartiges und Erhabenes, welche Züge an den beiden anderen Arten des Lustgewinns aus intellektueller Tätigkeit nicht gefunden werden. Das Großartige liegt offenbar im Triumph des Narzissmus, in der siegreich behaupteten Unverletzlichkeit des Ichs. Das Ich verweigert es, sich durch die Veranlassung aus der Realität kränken, zum Leiden nötigen zu lassen. Es beharrt dabei, dass ihm die Traumen der Außenwelt nicht nahe gehen können. Ja, es zeigt, dass sie ihm nur Anlässe zu Lustgewinn sind. Zitat Ende. Also Humor bedeutet hier runtergebrochen, die Kränkungen und Traumata der Außenwelt nicht an sich heranzulassen, als ob man nichts mit ihnen zu tun hätte, und sie stattdessen selbst zu einer Quelle des Lustgewinns zu machen. Und das entspricht, denke ich, auch wieder sozusagen dieser Haltung von diesem Jacques Vacher, der dann halt sozusagen vollkommen beiläufig auf das Gemetzel zu sprechen kommt, das gerade halt irgendwie sozusagen unterwegs ist und dann sofort zum nächsten halt irgendwie übergeht. Und es gibt hier von diesem Georg Friedrich Lichtenberg zum Beispiel auch ein Zitat, wo es um die Hypochondrie geht, wo er sozusagen seinen eigenen Hypochondrismus beschreibt als eine Sammlung von sozusagen Begebenheiten. Also das ordnet er auch sozusagen so ironisch ein, dass sozusagen seine Krankheiten nur in dieser Welt halt sozusagen seine einzige Erheiterung noch bleiben halt im Grunde. Genau, und ich finde, man muss sich auch da klar machen, dass der schwarze Humor so das Gegenteil eigentlich einer Witzelei ist. Und das wird gerade in diesem Zitat von Freud, denke ich, sichtbar, weil das Subjekt muss ja historisch erst in diese Lage kommen, dass es sozusagen in einer Welt ist, wo es die ganze Zeit Kränkungen und Traumata abwehren muss. Also in einer Umgebung, in der das Subjekt permanent bedroht ist. Und das ist natürlich auch hier konkret die Situation des Ersten Weltkriegs. Genau, und das ist ja sozusagen die Situation, in der sich Breton und Vacher in einem Lazarett halt begegnen. Also der schwarze Humor ist in diesem Sinne auch eine verzweifelte Angelegenheit, und tatsächlich definiert auch Breton in Bezug auf Marquis de Sade den Humor als Abwehrkampf gegen die Verzweiflung. Genau, und man kann auch da natürlich sozusagen diskutieren, ob der schwarze Humor eine angemessene Haltung gegenüber der Grausamkeit der Welt ist. Also wir hatten das ja immer schon wieder mal sozusagen, also dass sozusagen mit der Shoah und mit dieser Art von Zivilisationsbruch dann sozusagen ja bestimmte Haltungen vielleicht auch schwierig werden, aber ich finde, man kann auch schon angesichts des Ersten Weltkrieges halt irgendwie darüber diskutieren und also wie grausam das schon gewesen ist. Also das fühlt man sich oft gar nicht so vor Augen und tatsächlich ist es ja die Frage, ist es eine Möglichkeit sozusagen, die Grausamkeit zurückzuschlagen oder ist es nur sozusagen eine subjektive Haltung, die einen Umgang mit dieser Grausamkeit ermöglicht? Genau, und für uns würde ich halt sagen, der schwarze Humor ist kein Rezept oder kein prädestiniertes Werkzeug, dessen Anwendung Erfolg verspricht, aber er ist auf jeden Fall eine Möglichkeit oder eine Waffe in einem Arsenal von Waffen, die wir anzuwenden gezwungen sind, und zwar im Sinne von Walter Benjamin, der über die Anwesenheit der feinen und spirituellen Dinge im Klassenkampf schreibt. Sie sind als Zuversicht, als Mut, als Humor, als List, als Unentwegtheit in diesem Kampf lebendig und sie wirken in die Ferne der Zeit zurück. Genau. Das wäre so meine Einleitung zum schwarzen Humor. Und ich hätte sozusagen ja, so zwei Vorschläge und vielleicht noch einen abgestuften. Also der erste Vorschlag wäre tatsächlich den Part mit Jacques Vacher zu lesen, weil da auch nochmal sozusagen Breton so ein bisschen beschreibt, wie er dem begegnet. Und man kann halt dann einen von diesen Briefen halt von dem Vacher an Breton lesen. Genau, und dann hätte ich halt dieses Beispiel, was ich halt gebracht habe von dem Jonathan Swift mit der Lösung des Armutsproblems in Irland. Und als dritten Vorschlag hätte ich halt von Charles Fourier den einen Part, wo er den Elefanten beschreibt, was ich finde, nochmal so ein gutes Beispiel ist, wie sozusagen dieses nach innerlich gewendete Subjekt den Gegenstand so ernst nimmt. Ja.